Ahora estás escuchando Radioaktiv Berlin. Mittwochnachmittag auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg. Am Mikrofon begrüßt euch ganz herzlich Markus zu einer neuen Ausgabe von Radioaktiv Berlin. Heute in der Sendung. Hin und wieder muss ich mir Augen und Ohren reiben, wenn ich in unseren qualitätsjournalistischen Publikationen lese oder höre, dass es Imperialismus auf dieser Welt gibt. Natürlich gibt es den, natürlich gibt es Kolonialismus und das ist eine brutale und gewaltsame Geschichte, die von Europa und den USA ausgehend die ganze Welt überzogen hat und unter der Milliarden Menschen leiden. Und zwar nicht irgendwann in der Vergangenheit, sondern ganz aktuell, entweder an den Auswirkungen der kolonialen Verbrechen oder an der Realität der kolonialen Verbrechen. Die meisten, die das in letzter Zeit schreiben oder in den Mund nehmen, haben allerdings ganz andere Sorgen. Es geht hier lediglich um Kämpfe zwischen Großhandels- und Einzelhandelsimperialisten, wenn wir zum Beispiel auf den Ukraine-Krieg schauen, oder in letzter Zeit strikt von sich weisen, dass irgendwas, was in Gaza passiert, irgendwas mit Kolonialismus zu tun haben könnte. Ich habe mir gedacht, nirgendwo lässt sich Kolonialismus so direkt und einfach verstehen wie in der Geschichte der Amerikas und habe die Gelegenheit gehabt, Anfang November 2023 eine Lesung aufzunehmen über eine neue in Deutsch erschienene Veröffentlichung von Markus Redeker namens Das Sklavenschiff. Im Original erschien es bereits 2007 in den USA. Jetzt aber auch in deutscher Sprache vorliegend, absolut lesenswert, wie ich finde. Und ich wurde Zeuge einer recht gelungenen Buchvorstellung und die durfte ich auch aufnehmen und die hört ihr heute hier bei Radioaktiv Berlin. Nach einer kurzen Einstiegsmusik geht's los. Revolution. Times are changing. Times are changing. Revolution is here. Revolution is here. Revolution, revolution, gun control sounds. Ich bin Jakob, Verlag Assoziation Art. Erstmal vielen Dank für die Veranstalterin der linken Buchmesse hier in Nürnberg. Ich mache eine ganz kurze Vorstellung zu dem Buch und würde dann einige Stellen aus dem Buch vorlesen. Vorstellen will ich das Buch von Markus Redeker, Das Sklavenschiff, eine Menschheitsgeschichte. Vielleicht ein paar Sachen so vorab. Innerhalb des Buches werden historische Zitate vorkommen, wo das N-Wort vorkommt. Während der Lesung belasse ich es beim N-Wort. Kurz was zum Autor. Markus Redeker kennt eine Arbeiterin-Klassenfamilie, die in den Minen und Fabriken von Kentucky, Tennessee und Virginia zu Hause war, arbeitet als Professor und ist Vorsitzender des Fachbereichs Geschichte an der Universität von Pittsburgh. Er ist seit Jahren in verschiedenen sozialen und Protestbewegungen aktiv. Seine sozialgeschichtlichen Arbeiten verstehen sich als ein Studium der Geschichte von unten und bezeugen den fortgesetzten, immer wieder neu aufflammenden Widerstand der unterdrückten und ausgebeuteten sozialen Schichten, ihre Kraft und kreativen Momente im Machen der Geschichte. Weitere Bücher von ihm sind Between the Devil and the Deep Blue Sea, Merchant Seamen, Pirates in the Anglo-American Maritime World, Who Built America, Working People and the Nation's Economy, Politics, Culture and Society. Und zusammen mit Peter Leinbohr hat er das Buch Die vielköpfige Hydra, die verborgene Geschichte des revolutionären Atlantiks geschrieben, das ebenfalls bei uns auf Deutsch erschienen ist. Das Buch ist unter dem Originaltitel The Slave Ship, Human History 2007 erschienen und liegt seit September diesen Jahres auf Deutsch vor. Es wurde aus dem Englischen von Sabine Bartel übertragen. Das Buch ist in 10 Kapitel aufgeteilt, plus eine Einleitung und einen Epilog. Ich werde kurz mal die Kapitel nochmal vorlesen. Das erste Kapitel ist Leben, Tod und Terror im Sklavenhandel. Das zweite Kapitel, die Entwicklung des Sklavenschiffes. Das dritte Kapitel, afrikanische Pfade, Terminal Passage. Oloda, Equiano, Erstaunen und Schrecken ist das vierte Kapitel. James Field Stanfield und der schwimmende Kerker das fünfte. Das sechste, John Newton und das Friedensreich. Die Hölle des Kapitäns das siebte. Das achte, die gewaltige Maschine des Seemanns. Das neunte Kapitel, von Gefangenen zu Schiffskameradinnen. Das zehnte Kapitel, die lange Reise des Sklavenchef Brooks. Während ich gleich mit der Lesung starte, würde ich dann auch kurz zu den Kapiteln, aus denen ich nichts vorlese, noch kurz ein bisschen was erzählen. Worum geht es dort? Kurz zum Inhalt. Mehr als drei Jahrhunderte lang brachten Sklavenschiffe 14 Millionen Menschen von den Küsten Afrikas über den Atlantik in die neue Welt. Etwa 5 Millionen sind in Afrika auf den Schiffen und im ersten Jahr der Sklavenarbeit gestorben. Das Buch berichtet von den elenden Lebensbedingungen der Sklavinnen, die mit Hunger, Krankheit und einer furchtbaren Zukunft konfrontiert waren, von der extremen Gewalt der Strafen und Folterungen und vom allgegenwärtigen Tod. Es erinnert an die Angst der an Bord dieser Pulverfässer eingesperrten Mannschaften, die extrem harten hierarchischen Beziehungen, die Beziehung zwischen Seeleuten und Gefangenen. Schließlich widmet es sich den Kooperationsformen zwischen Sklavinnen, denen es gelang, sich über ethnische Grenzen hinweg zu organisieren, um Aufstände mit oft blutigem Ausgang zu führen, breiten Raum. Ich würde jetzt anfangen, Teil aus der Einführung vorzulesen. Der erste Teil der Einführung basiert auf Erfahrung bzw. Rekonstruktion von Erfahrungen einer Gefangenen, die wiederum auf einem Bericht eines Seemanns basieren. Zwischendrin sind noch Worte auf Igbo. Die Frau lag auf dem Boden des Kanus, eine geflochtene Matte über ihren reisemüden Körper geworfen. Sie konnte den rhythmischen Paddelschlag der Bonu-Kanu-Fahrer spüren, aber nicht sehen, wohin sie brachten. Sie hatte eine 3 Monate lange Reise aus dem Landesinneren hinter sich, die meiste Zeit davon mit dem Kanu die Flüsse hinunter und durch die Sümpfe. Unterwegs war sie mehrere Male verkauft worden. In der Baracke des Kanuhauses, in der sie zusammen mit Dutzenden von anderen Gefangenen mehrere Tage lang festgehalten worden war, hatte sie herausgefunden, dass sich diese Etappe der Reise ihrem Ende näherte. Jetzt drückte sie sich gegen den nassen Oberkörper eines anderen auf dem Bauch liegenden Gefangenen und schob sich an der Seite des Kanus hoch, um den Kopf zu heben und einen Blick über den Bug werfen zu können. Vor ihr lag das Overcuckoo, das gefürchtete Schiff, das zur Überquerung des großen Wassers gebaut worden war. Sie hat in den hitzigsten Debatten im Dorf davon gehört. Den Drogen, es sei die schlimmste vorstellbare Strafe, an die weißen Männer verkauft und an Bord des Overcuckoo gebracht zu werden. Immer wieder hob und senkte sich das Kanu auf der schäumenden Brandung, und immer wenn der Bug sich senkte, sah sie das Schiff wie eine seltsam geformte Insel am Horizont auftauchen. Aus geringerer Entfernung wirkte es eher wie eine große Holzkiste mit 3 hoch aufragenden Spitzen. Der Wind frischte auf und ihr stieg ein eigentümlicher, aber nicht unbekannter Schweißgeruch in die Nase. Der stechende Geruch von Angst mit einer säuerlichen Spur von Übelkeit. Ein Schauer durchlief ihren Körper. Links vom Kanu sah sie eine Sandbank und fasste einen Entschluss. Die Paddel plätscherten sanft im Wasser, 2, 3, 4 Mal, und sie sprang über Bord und schwamm mit aller Kraft, um ihren Häschern zu entkommen. Sie hörte das Platschen, als einige der Kanufahrer ihr nachsprangen. Aber kaum waren sie im Wasser, brach ein neuer Tumult los. Sie blickte über ihre Schulter und sah, wie sie sich wieder an Bord zogen. Als sie wartend den Rand der Sandbank erreichte, sah sie einen großen, gedrungenen, etwa 2,5 Meter langen grauen Hai mit stumpfem, abgerundetem Maul und kleinen Augen neben dem Kanu entlang gleiten, das direkt auf sie zuhielt. Fluchend schlugen die Männer mit ihren Paddeln auf den Hai ein, setzten das Boot auf die Sandbank, sprangen heraus und setzten ihr nach, erst wartend, dann im Laufschritt. Die Sandbank bot keinen Schutz, und der Hai machte es ihr unmöglich, ins Wasser zurückzukehren. Sie kämpfte vergeblich. Die Männer fesselten sie mit rauen Lianen an Händen und Füßen, warfen sie erneut auf den Boden des Kanus. Sie paddelten weiter und fingen wenig später an zu singen. Nach einer Weile konnte sie andere Geräusche ausmachen, zunächst schwach, dann mit zunehmender Deutlichkeit. Die Wellen, die gegen den Rumpf des großen Schiffes schlugen, das knarrende Holzwerk, dann gedämpfte Schreie in einer fremden Sprache. Mit jedem kräftigen Paddelschlag wurde das Schiff größer und furchterregender. Die Gerüche wurden stärker, die Geräusche lauter. Wein und Wehklagen von der einen Seite, leiser, klagender Gesang von der anderen. Hier und da war ein verständliches Wort auszumachen. Jemand bat um Manne, Wasser. Jemand anderes sprach unter Anrufung der Geister, Mia Becker, einen Fluch aus. Als die Paddler ihr Boot längsseits manövrierten, sah sie aufmerksame dunkle Gesichter herabstarren, gerahmt von kleinen runden Öffnungen in der Bordwand oberhalb der Wasserlinie. Über ihr spähten Dutzende von schwarzen Frauen und Kindern und einige rotgesichtige Männer über die Reling. Sie hatten den Fluchtversuch auf der Sandbank gesehen. Die Männer hatten Entermesser und bellten mit harschen, rauen Stimmen Befehle. Sie war auf dem Sklavenschiff angekommen. Dieses monumentale Drama entfaltete sich über einen langen Zeitraum hinweg an unzähligen Schauplätzen. Und in seinem Mittelpunkt stand nicht eine einzelne Person, sondern Millionen von AkteurInnen. In den fast 400 Jahren des Sklavenhandels, vom späten 15. bis ins späte 19. Jahrhundert, wurden 12,4 Millionen Menschen auf Sklavenschiffe verladen und über die sogenannte Middle Passage über den Atlantik hinweg an hunderte von Bestimmungsorten transportiert, die sich über tausende von Kilometern erstreckten. 1,8 Millionen von ihnen starben auf der grauenhaften Überfahrt. Ihre Leichen wurden den Haien vorgeworfen, die den Schiffen folgten. Die meisten der 10,6 Millionen Menschen, die überlebten, wurden in den blutigen Rachen eines mörderischen Plantagensystems geworfen, dem sie sich auf jede nur erdenkliche Weise widersetzen sollten. Was alle gleichermaßen auf dem Sklavenschiff vorfanden, war eine seltsame, machtvolle Kombination aus Kriegsmaschine, mobilem Gefängnis und Fabrik. Die Kriegstauglichkeit dieser mit Kanonen bestückten, mit außerordentlicher Zerstörungskraft ausgestatteten Schiffe konnte in einem traditionellen Krieg zwischen Nationen gegen andere europäische Schiffe, Forts und Häfen eingesetzt werden. Oder sie konnte sich im imperialen Handel oder Eroberungskrieg gegen nicht-europäische Schiffe und Häfen richten. Außerdem war das Sklavenschiff Schauplatz eines internen Krieges, in dem die Besatzungsmitglieder, nunmehr als Gefängniswärter, gegen die Versklavten, die Gefangenen kämpften, und die einen ihre Waffen gegen die anderen richteten, die ihrerseits Flucht und Aufstand planten. Darüber hinaus produzierten die Seeleute innerhalb des Schiffes in seiner Eigenschaft als Fabrik Versklavte, in dem Sinne, dass sie deren wirtschaftlichen Wert im Zuge des Transports von einem Markt im östlichen zu einem anderen im westlichen Atlantik verdoppelten und damit dazu beitrugen, die Arbeitskraft zu schaffen, die im 18. Jahrhundert und darüber hinaus eine wachsende Weltwirtschaft antrieb. Indem diese Schiffsfabrik Arbeitskräfte für die Plantagen produzierte, produzierte sie auch Rasse. Vor Beginn der Reise heuerten die Kapitäne eine bunt zusammengewürfelte Mannschaft von Seeleuten an, die an der Küste Afrikas zu Weißen wurden, und vor Beginn der Middle Passage nahmen sie eine multiethnische Gruppe von AfrikanerInnen an Bord, die im amerikanischen Hafen zu Schwarzmenschen oder einer N-Rasse wurden. Damit transformierte diese Reise alle, die sie durchlebten. Kriegsführung, Gefangenschaft und die Fabrikproduktion von Arbeitskraft und Rasse beruhten allesamt auf Gewalt. Eine Ethnographie des Sklavenschiffes trägt dazu bei, nicht nur die grausame Wahrheit dessen aufzuzeigen, was eine Gruppe von Menschen oder mehrere bereit war, anderen für Geld oder besser gesagt Kapital anzutun, sondern auch, wie es ihnen in wesentlichen Aspekten gelang, die Realität und Konsequenzen ihres Handelns vor sich selbst und der Nachwelt verborgen zu halten. Zahlen können die allgegenwärtige Folter und den Terror verschleiern. Aber die Gesellschaften Europas, Afrikas und der Amerikas leben immer noch mit ihren Folgen, mit den vielfältigen Hinterlassenschaften von Rasse, Klasse und Sklaverei. Das Sklavenschiff ist ein Geisterschiff, das an den Rändern des modernen Bewusstseins segelt. Eine persönliche Bemerkung zum Schluss. Es war schmerzlich, dieses Buch zu schreiben, und wenn ich dem Thema im geringsten gerecht geworden bin, ist es auch schmerzlich zu lesen. Das lässt sich nicht vermeiden und es sollte sich auch nicht vermeiden lassen. Ich lege diese Studie mit der größten Ehrfurcht gegenüber den Menschen vor, die fast unvorstellbare Gewalt, Terror und Tod erlitten haben. In der festen Überzeugung, dass wir uns vergegenwärtigen müssen, dass solcher Horror immer schon wesentlich für den Fortbestand des globalen Kapitalismus war und es immer noch ist. Genau, das war jetzt ein Teil aus der Einführung. Weiter geht es dann mit dem ersten Kapitel, Leben, Tod und Terror im Sklavenhandel. Da drin werden Einzelporträts von Versklavten vorgestellt, von der Besatzung, allgemein von Kapitänen, sowie die Bedeutung von Haien als Abschreckung und Foltermaßnahme. Jetzt würde ich noch was aus dem zweiten Kapitel vorlesen, die Entwicklung des Sklavenschiffes. Der Ursprung und die Entstehungsgeschichte des Sklavenschiffes als Maschine, die die Welt veränderte, reicht bis ins späte 15. Jahrhundert zurück, als die Portugiesen ihre historischen Reisen an die Westküste Afrikas unternahmen, wo sie Gold, Elfenbein und Menschen kauften. Diese frühen Erkundungen markierten den Beginn des atlantischen Sklavenhandels. Möglich gemacht wurden sie durch eine neue Form des Segelschiffs, die vollgetakelte, dreimastige Karacke, den Vorläufer der Schiffe, die später EuropäerInnen in alle Winkel der Welt befördern, dann Millionen von europäischen und afrikanischen Menschen in die neue Welt transportieren. Icaro Cipolla in seinem klassischen Werk Guns, Sails and Empires ausführte, waren es zwei separate, aber bald mit machtvollen Ergebnissen miteinander kombinierte technologische Entwicklungen, die es den herrschenden Klassen der westeuropäischen Staaten zwischen 1400 und 1700 möglich machten, die Welt zu erobern. Die erste dieser Entwicklungen war die von englischen Handwerkern hergestellte gusseiserne Kanone, die sich schnell unter den Armeen ganz Europas verbreitete. Die zweite war das hochseetaugliche, segelbestückte, nordeuropäische Rundschiff, das allmählich das geruderte Langschiff, die Galeere des Mittelmeerraums, verdrängte. Europäische Herrscher mit maritimen Ambitionen wiesen ihre Schiffsbauer an, Luken für große, schwere Kanonen in die Rümpfe dieser robusten, seetüchtigen Schiffe zu sägen. Segel und Geschütze wurden hinzugefügt, an die Stelle von Ruderern und Kriegern traten kleinere, effizientere Mannschaften. Und entsprechend änderte sich die Seekriegsführung. Menschliche Energie wurde durch Segelkraft ersetzt und so eine Maschine geschaffen, die beispiellose Mobilität, Geschwindigkeit und Zerstörungskraft besaß. Wenn das mit Vorderladerkanonen bestückte Vollschiff an den Küsten Afrikas, Asien und Amerikas auftauchte, war es allen Berichten zufolge ein Wunderwerk, wenn nicht ein Quell des Schreckens. Somit wurde das Schiff zu einem zentralen Bestandteil einer Reihe tiefgreifender, miteinander verknüpfter wirtschaftlicher Veränderungen, die für den Aufstieg des Kapitalismus unverzichtbar waren. Die Eroberung neuer Territorien, die Verschleppung von Millionen von Menschen, die dann in wachsenden, marktorientierten Wirtschaftssektoren eingesetzt wurden, der Abbau von Gold und Silber, der Anbau von Tabak und Zuckerrohr, der damit einhergehende Aufstieg des Fernhandels und schließlich eine methodische Anhäufung von Reichtum und Kapital, die über alles hinausging, was die Welt bis dahin gesehen hatte. Langsam, sprunghaft und ungleichmäßig, aber mit unbezweifelbarer Macht entstanden ein Weltmarkt und ein internationales kapitalistisches System. Jede Phase dieses Prozesses, von der Erkundung über die Besiedelung und Produktion bis hin zum Handel und dem Aufbau einer neuen Wirtschaftsordnung, erforderte riesige Flotten mit der Kapazität, sowohl die verschleppten Arbeitskräfte als auch die neuen Wirtschaftsgüter zu transportieren. Der Guinea-Fahrer, so wie Sklavenschiffe auch genannt wurden, war ein Kernstück dieses Systems. Eng verknüpft mit der spezifischen Bedeutung des Sklavenschiffes war die andere grundlegende Institution der modernen Sklaverei, die Plantage. Eine wirtschaftliche Organisationsform, die ursprünglich bereits im Mittelalter im mediterranen Raum auftauchte, sich von dort aus auf die Inseln des östlichen Atlantiks, die Azoren, Madeira, die Kanarischen und die Kapverdischen Inseln, ausbreitete und im 17. Jahrhundert in völlig neuartiger Form in der neuen Welt in Erscheinung trat, vor allem in Brasilien, der Karibik und Nordamerika. Die Ausbreitung der Zuckerproduktion in den 1650er Jahren entfesselte eine ungeheure Nachfrage nach Arbeitskräften. Im Laufe der nächsten zwei Jahrhunderte spie ein Schiff nach dem anderen seine menschliche Fracht aus, die zunächst vielerorts aus europäischen Schuldknechten und später aus einer weitaus größeren Anzahl afrikanischer Versklavter bestand, die von Pflanzern gekauft, in großen Produktionseinheiten zusammengefasst und unter enger und brutaler Überwachung zur massenhaften Produktion von Gütern für den Weltmarkt gezwungen wurden. Wie C.L.R. James zutreffend über Arbeiter im heutigen Haiti schrieb, so wie sie in hunderte von Arbeitern umfassenden Kolonnen in den riesigen Zuckerfaktoreien, die die Nordebene überzogen, zusammenarbeiteten und lebten, waren sie einem modernen Proletariat ähnlicher als jede andere Gruppe von Arbeitern zu dieser Zeit. Spätestens um 1713 war die Sklavenplantage zum charakteristischsten Produkt von Europas Kapitalismus und Kolonialismus sowie seiner Seemacht geworden. Ihr hört Radioaktiv Berlin. Wir sind mitten in einem Mitschnitt eines Buches von Markus Redeker mit dem Namen Das Sklavenschiff. Eine Menschheitsgeschichte ist der Untertitel. Diese Lesung fand Anfang November 2023 in Nürnberg auf den linken Literaturmesse statt und wir konnten sie aufnehmen. Hört jetzt den zweiten Teil. Weiter wird es dann mit dem dritten Kapitel gehen, die afrikanischen Pfade zur Middle Passage. Sozialporträt der Gefangenen. Wie sich schon den zusammenfassenden Beschreibungen der sechs wichtigsten Sklavenhandelsregionen entnehmen lässt, landeten die meisten Menschen im Gefolge eines Krieges auf einem Sklavenschiff. Vor allem in Zeiten, in denen eine bestimmte Gruppe wie die Fon oder die Ashanti ihre politische Vorherrschaft über ihre Nachbarn ausweiten wollte. Eine weitere wichtige Quelle, aus der Versklavte geschöpft wurden, waren in den Worten eines Beobachters die ewigen Kriege kleinerer Gruppen untereinander. Wie beispielsweise der Konflikt zwischen den Gole und den Ibau hatten diese Kriege ihre eigenen geopolitischen Logiken und Ursachen und standen nicht unbedingt mit dem Sklavenhandel in Zusammenhang. Wie der Sklavenhandelskaufmann und Historiker Robert Norris anmerkte, gab es in Afrika schon lange vor der Ankunft der Europäer Kriege, deren Ursache die gleichen waren, die überall und zu allen Zeiten Konflikten zugrunde lag. Ehrgeiz, Habsucht, Groll und weiteres. BefürworterInnen wie Gegnerinnen des Sklavenhandels waren sich darin einig, dass Krieger eine der Hauptquellen des Handels mit Versklavten in Westafrika waren. Worin sie sich allerdings entschieden uneinig waren, war die Frage, was genau ein Krieg ausmachte. Der Schiffsarzt John Atkins traf die Feststellung, dass Krieg in Westafrika nichts weiter als ein anderes Wort für den Raub wehrloser Geschöpfe im Innern des Landes sei. Und die GegnerInnen des Handels gingen noch weiter und erklärten mit Nachdruck, dass Kriege nichts anderes als seeräuberische Unternehmungen seien. Sie fanden sogar einen Zeugen für diese Behauptung. Der britische Seemann Isaac Parker hatte in den 1760er Jahren von Newtown in Old Calabar aus selbst an derartigen Plünderzügen teilgenommen. Die Abolitionistinnen vertraten den Standpunkt, dass das, was hier Krieg genannt wurde, meistens nichts weiter als Entführung war. Im Übrigen begannen Kriege oft dann, wenn ein Sklavenschiff an der Küste auftauchte, woraufhin die örtlichen Händler mit der Hilfe und den Gewehren des jeweiligen Sklavenschiffskapitäns Gruppen von Kriegern, gewöhnlich Kanubesatzung, ausrüsteten und landeinwärts schickten, um dort Krieg zu führen und Gefangene zu nehmen, die dann an den Kapitän verkauft wurden, der die Expedition überhaupt erst finanziert hatte. Krieg war eine beschönigende Bezeichnung für organisierten Menschenraub. Der nach den Kriegen zweitwichtigste Mechanismus der Versklavung war die Rechtsprechungsverfahren, mittels derer Menschen in afrikanischen Gesellschaften für Delikte verurteilt wurden, die von Mord über Diebstahl bis hin zu Ehebruch, Hexerei und Verschuldung reichten. Nach ihrer Verurteilung zur Sklaverei wurden sie an afrikanische Händler oder direkt an die Kapitäne der Sklavenschiffe verkauft. Dies war die Verfrachtung verurteilter englischer Straftäter in die amerikanischen Kolonien bis 1776 und nach Botany Bay in Australien ab 1786 nicht unähnlich. Viele AfrikanerInnen und abolitionistische EuropäerInnen waren der Ansicht, dass die Rechtsprechung in Westafrika korrumpiert und Tausende zu Unrecht angeklagt und verurteilt worden waren, um so viele verkäufliche Menschen wie möglich zu produzieren. Eine dritte wichtige Quelle war der Kauf von Versklavten im Landesinneren. In einiger Entfernung von der Küste, auf Märkten und Messen, die oft in die islamischen Sklavenhandelsnetzwerke im Norden, Osten und Westen eingebunden waren. In Senegambia, an der Goldküste und in der Bucht von Benin war diese Form des Verkaufs von Menschen, die größtenteils ehemals frei gewesen und weiter im Landesinneren versklavt worden waren, besonders üblich. Versklavungsversuche lösten spontanen Widerstand aus. Vor allem bei Überfällen oder Entführungen. Die Menschen wehrten sich, flohen und taten alles, was in ihrer Macht stand, um ihren Häschern zu entkommen. Wenn sie erst einmal gefangen und zu Koffels zusammengeschlossen waren, war die Hauptform des Widerstands die Flucht, die ihre Entführer wiederum mittels Wachsamkeit, Waffen und diverser Kontrollmechanismen zu verhindern versuchten. Die Neuversklavten, vor allem die Männer, wurden manchmal erst einzeln mit Lianen, Stricken oder Ketten gefesselt, dann in Zweier- und Vierergruppen am Hals aneinander gebunden und schließlich an andere Gruppen der gleichen Größe gefesselt. Afrikanische Sklaventreiber banden die Männer manchmal an lange, schwere Baumstämme, um sie zu ermüden, in ihren Bewegungen zu behindern und vom Widerstand abzuhalten. Alle Gefangenen mussten auf diesen Märschen als TrägerInnen arbeiten, das heißt, sie mussten Nahrungsmittel, Waren und mitunter große Elefantenstoßzähne schleppen. Eine besonders einfallsreiche Gruppe von Sklaventreibern hat eine Vorrichtung entwickelt, die am Mund der Gefangenen angebracht wurde, um es ihnen während des langen Marsches unmöglich zu machen, zu schreien und damit die Aufmerksamkeit und möglicherweise das Mitgefühl potenzieller HelferInnen zu wecken. Nahrungsverweigerung war eine weitere Form des Widerstands. Und gelegentlich fanden koordinierte Aufstände statt. Manchmal gelang Versklavten die Flucht in den Wald, wo sie in Maroon-Gemeinschaften zusammenlebten. All diese Formen des Widerstands sollten sich auf den Sklavenschiffen und schließlich nach beendeter Reise in den Plantagengesellschaften der neuen Welt fortsetzen. Genau, dann geht's weiter mit dem vierten Kapitel. Oloda Equiano, Erstaunen und Schrecken. Oloda Equiano selber hat eine Autobiografie geschrieben, wo er eindrücklich seine Verschleppung und Versklavung beschreibt. Dann geht's weiter im fünften Kapitel, James Field Stanfield und der schwimmende Kerker. Er selber war Abolitionist gewesen und hat eine literarische Darstellung der Sklaverei geliefert. Im sechsten Kapitel, John Newton und das Friedensreich, geht es um einen Sklavenschiffskapitän, der im späteren Leben sich zum evangelikalen Geistlichen entwickelt und am Ende des Lebens ein Pamphlet gegen Sklaverei geschrieben hat, wo er sein bisheriges Leben bereute. Im siebten Kapitel, die Hölle des Kapitäns, geht es um die verschiedensten Arten von Schiffskapitänen. Also was für eine Art war er, was war ihre Rolle dort drauf? Also unter anderem, dass sie halt nicht nur als Kapitäne fungierten, sondern auch als Händler bzw. Stellvertreter der Händler. Im achten Kapitel, die gewaltige Maschine des Seemanns, passiert nochmal genau dasselbe mit der Schiffsbesatzung, wo unter anderem auch nochmal geschaut wird, dass aufgrund von Schulden viele auch unfreiwillig angeheuert worden sind. Es gibt dann noch innerhalb des Buches einen Bericht von einer Revolte in Liverpool von Schiffsmatrosen, die sich hauptsächlich gegen die im Hafen liegenden Sklavenschiffe richtete. Im neunten Kapitel von Gefangenen zu Schiffskameradinnen geht es halt schlussendlich darum, wie erging es überhaupt den Versklavten. Welche Möglichkeiten hatten sie, Widerstand zu leisten? Welcher Widerstand entwickelte sich? Wie war eine Kommunikation untereinander möglich? Gerade weil sie halt aus den verschiedensten Ecken Afrikas kamen. Da würde ich jetzt nochmal eine längere Passage lesen zu einem Aufstand, beziehungsweise zu dieser Form von Widerstand. Aufstand. Hunderte von unter Deck zusammengepferchten menschlichen Körpern stellten schon allein physisch eine enorme Energiequelle dar, die deutlich zu sehen war, wenn ein Sklavenschiff durch kühles, regnerisches Wetter segelte. Von der Masse der heißen Körper auf dem Unterdeck ausströmender Dampf drang durch die Gratings auf das Hauptdeck, auf dem die Besatzung arbeitete. Auf dem Sklavenschiff Nightingale sah der Seemann Henry Allison Ende der 1760er Jahre Dampf wie aus einem Kessel durch die Gratings kommen. Nicht selten explodierte dieser menschliche Kessel unter Deck in einem umfassenden Aufstand. Die ganz eigene Art von Krieg, die der Sklavenhandel darstellte, wurde nun offen auf dem Schiff ausgetragen. Aber ein Aufstand auf einem Sklavenschiff war kein spontaner Ausbruch der Naturgewalten. Er war das Ergebnis zielgerichteter menschlicher Anstrengungen, sorgfältiger Kommunikation, detaillierter Planung und präziser Durchführung. Jeder Aufstand, ob erfolgreich oder nicht, war eine bemerkenswerte Leistung, weil die Organisation des Sklavenschiffes in fast jeder Hinsicht darauf abzielte, ihn zu verhindern. Kaufleute, Kapitäne, Offiziere und Besatzung dachten an Aufstände, machten sich Sorgen über Aufstände und trafen praktische Vorkehrungen gegen Aufstände. Kollektives Handeln begann mit der Kommunikation zwischen Menschen, die gemeinsame Probleme ausmachten und zusammen nach gemeinsamen Lösungen suchten. Sie begannen in kleinen Gruppen von wahrscheinlich nur zwei oder drei Personen miteinander zu sprechen und konspirierten, im wörtlichen Sinne des Zusammenatmens, in der feuchten, stinkenden Luft des Unterdecks, wahrscheinlich nachts, außer Hörweite von Kapitän und Besatzung. Das Unterdeck war gewöhnlich überfüllt, aber selbst die an Händen und Füßen gefesselten Männer hatten oft noch ein gewisses Maß an Bewegungsfreiheit, sodass potenzielle Rebellen sich gegenseitig finden und miteinander reden konnten. Dann bezogen sie andere Gefangenen ihre Pläne ein, wobei sie sich eines gefährlichen Widerspruchs bewusst waren. Je mehr Menschen an der Verschwörung beteiligt waren, desto größer war einerseits die Aussicht auf Erfolg und andererseits die Gefahr des Verrats. Viele beschlossen daher, sich auf eine kleine Gruppe entschlossener KämpferInnen zu beschränken und rechneten darauf, dass andere sich anschließen würden, wenn der Aufstand erst einmal im Gange war. Die meisten VerschwörerInnen gingen vorsichtig vor und warteten auf den passenden Moment zum Zuschlagen. Ein entscheidender Faktor bei jedem Aufstand war die Vorgeschichte und Erfahrung der Beteiligten. Einige der Männer, zum Beispiel die Gola, und wahrscheinlich einige der Frauen aus Dahomey, waren KriegerInnen und hatten ihr ganzes Leben damit zugebracht, sich in dem Mut der Disziplin und den Techniken der Kriegsführung zu üben. Sie waren darin ausgebildet, auf engen Raum zu kämpfen, koordiniert vorzugehen und die Stellung zu halten, statt sich zurückzuziehen. Andere Gefangene besaßen wertvolle Kenntnisse über die Europäer und ihre Gebräuche, selbst über ihre Schiffe. Der afrikanische Seefahrer, der sich mit Hochseesegelschiffen auskannte, ein besonderer Typus des Hafenstadtbewohners, war wahrscheinlich der wertvollste Mitkämpfer bei einem Aufstandsversuch. Die Crew von der Windwardküste und die Fante von der Goldküste standen im Ruf, sich besonders gut mit europäischen Schiffen und der Kunst des Segelns auszukennen. Aber das Gleiche traf auch auf viele andere Küsten- und FlussbewohnerInnen zu. Deshalb galten Gefangene, von denen bekannt war, dass sie von der Küste kamen, bei Sklavenschiffskapitänen als besonders hohes Sicherheitsrisiko. Dass die Gefangenen der Thomas, die im März 1753 im Gambia-Fluss lag, sich mit europäischen Waffen auskannten, war offensichtlich. Alle 87 Versklavten entledigten sich insgeheim ihrer Ketten, stürmten das Deck und warfen den ersten Steuermann über Bord. Die erschreckten Seeleute feuerten ihre Pistolen ab und trieben die Rebellinnen wieder unter Deck. Aber einige der Gefangenen bemerkten, dass die Schusswaffen der Besatzung nicht richtig funktionierten, woraufhin sie zu Holzscheiten und Bretterteilen griffen und erneut auf das Hauptdeck ausbrachen. Dort kämpften sie gegen die Besatzungsmitglieder, zu dem Zeitpunkt nur 8 Personen, und trieben sie auf die Barkasse, auf der sie flüchteten und die Sloop im Besitz der Sklaven zurückließen, die nun plötzlich keine mehr waren. 2 Sklavenschiffskapitäne, die versuchten, die Sloop zurückzuerobern, wurden in ein heftiges Feuergefecht verwickelt, in dem die Sklaven von den Drehbassen Gebrauch machten und Handfeuerwaffen in, wie es schien, erfahrener Manier gegen sie verwendeten. Es war nicht ungewöhnlich, dass Versklavte Schusswaffen einsetzten, vorausgesetzt, sie konnten sich Zugang zu ihnen verschaffen. Bestimmte kulturelle Gruppen waren weithin für ihren Hang zur Rebellion bekannt. Mehrere Beobachter erwähnten, dass Gefangene aus der Senegambia-Region einen besonderen Hass gegen die Sklaverei hegten und damit eine Gefahr an Bord darstellten. Ein erfolgreicher Aufstand setzte Vertrautheit mit dem Schiff voraus. Folglich flüsterten die Gefangene miteinander darüber, wie sie über den Laderaum, das Unterdeck, das Hauptdeck, die Kapitänskajüte, die Waffenkammer wussten und wie sie auf Grundlage dieser Informationen vorgehen sollten. Sie kamen zu dem Schluss, dass sie 3 spezifische Dinge über die Europäer und ihre Technologie wissen mussten, die wiederum mit 3 spezifischen Phasen des Aufstands verknüpft waren. Wie sie ihre Ketten loswerden konnten, wie sie an Waffen kommen und sie gegen die Besatzung einsetzen konnten und wie sie im Falle ihres Erfolgs das Schiff segeln konnten. Aufstände hatten die Tendenz, an einer dieser Hürden zu scheitern und niedergeschlagen zu werden. Die eiserne Technologie der Hand- und Fußschellen und Ketten erfüllte weitgehend ihren Zweck, wie eindeutig durch den Umstand belegt ist, dass sie über Jahrhunderte hinweg sowohl bei Versklavten als auch bei allen anderen Arten von Gefangenen eingesetzt wurden. Ebenso klar belegt es aber auch, dass die männlichen Gefangenen auf dem Unterdeck ein ums andere Mal Mittel und Wege fanden, sich dieser Ketten zu entledigen. Manchmal saßen die Schellen zu locker und es gelang den Versklavten unter großer Anstrengung und einem Schmiermittel, sich aus ihnen herauszuwinden. In anderen Fällen benutzten sie Nägel, Metalldorner, Holzspäne oder andere Gegenstände, um ihre Schlösser zu knacken, oder sie bedienten sich scharfer Werkzeuge, zum Beispiel Sägen, Dechsel, Messer, Hämmer, Meißel, Beilen oder Äxten, die ihnen in den meisten Fällen von Jungen oder Frauen heruntergereicht wurden, um ihre Ketten durchzusägen oder zu hacken. Dies wurde zusätzlich dadurch erschwert, dass Werkzeuge leise benutzt werden mussten, damit der Befreiungsversuch nicht entdeckt wurde. Wenn die Rebellinnen sich erst einmal von ihren Ketten befreit hatten, mussten sie die verstärkten Gratings zum Hauptdeck aufbrechen, die über Nacht immer verschlossen waren. Das morgendliche Öffnen der Gratings war oft die beste Gelegenheit für einen Überraschungsangriff. Es sei denn, jemand brachte ein Besatzungsmitglied mit einem Trick dazu, die Gratings in der Nacht zu öffnen. Es war wichtig, schnell und unerwartet, hart und heftig zuzuschlagen, weil es die Besatzung dazu bringen mochte, sich in ihrem Schock auf die Barkasse zu flüchten und dem Aufstand zu entkommen. Mittlerweile entbrannte auf dem Vorderschiff der Nahkampf. Wenn eine beträchtliche Anzahl von Versklavten es geschafft hatte, sich aus ihren Fesseln zu befreien, waren sie gegenüber den Matrosen, die mit ihrer Bewachung betraut waren, zahlenmäßig entschieden im Vorteil. Andererseits hatten die Matrosen Entermesser und die Aufständischen hatten keine anderen Waffen als die Gegenstände, die sie auf dem Deck vorfanden. Belegnägel, Fassdauben, vielleicht ein oder zwei Ruder. Wenn die Frauen sich mit den Männern abgestimmt hatten, wurde auch im hinteren Teil des Schiffes gekämpft, jenseits des Barrikado, wo bessere, kampftauglichere Werkzeuge wie Aalstecher oder das Beil des Kochs zu finden waren. Die meisten Aufständischen befanden sich in der Situation einer Gruppe von AufrührerInnen, die um Mitternacht auf ein mondbeschienenes Deck gestürmt waren und, wie ein Anwesender berichtete, keine Gewehre hatten und keine Waffen, außer den losen Gegenständen, die sie auf dem Deck aufsammeln konnten. Nun rannten alle Besatzungsmitglieder an Deck, um den Aufstand zu unterdrücken, griffen sich auf dem Weg Pistolen und Musketen, bezogen Stellung hinter dem Barrikado und begannen durch die Schießscharten auf die Männer zu feuern. Sie besetzten auch die oben auf dem Barrikado postierten Drehbassen, mit denen sie das Deck von oben unter Beschuss nehmen konnten. Dies war ein entscheidender Moment. Um überhaupt eine Chance auf Erfolg zu haben, mussten die Versklavten das Barrikado durchbrechen, nicht zuletzt deshalb, um die Waffenkammer erreichen zu können, die sich in der Nähe der Kapitänskajüte am Heck des Schiffes befand, so weit vom Männerbereich entfernt wie nur möglich, und von Besatzungsmitgliedern bewacht wurde. Oft versuchten Aufständische daher, über das zwischen 2,5 und 3,6 Meter hohe und oben mit Stacheln besetzte Barrikado zu klettern oder die kleine darin eingelassene Tür zu durchbrechen. Wenn ihnen dies gelang, wenn sie es weiterhin schafften, sich zur Waffenkammer durchzukämpfen und sie aufzubrechen, und wenn sie außerdem mit europäischen Schusswaffen umgehen konnten, was bei vielen afrikanischen Männern mit militärischer Erfahrung der Fall war, dann konnte der Aufstand durchaus ausgehen wie auf dem Schiff N im Jahr 1750. Die N gelangten zu dem Pulver und den Waffen und erhoben sich um etwa 3 Uhr morgens gegen die Weißen. Und nachdem sie alle sehr verwundet hatten, mit Ausnahme zweier, welche sich versteckt hatten, setzten sie das Schiff ein wenig südlich von Kap Lopez auf Grund und entkamen. Während der Kampf weiter tobte, behielten die Rebellinnen ihre weitere Planung im Auge. Was sollten sie zum Beispiel mit der Besatzung machen? In den meisten Fällen war die Antwort nicht weiter schwierig. Sie würden sie umbringen. Diese Entscheidung scheinen die Versklavten auf einem namentlich nicht bekannten Schiff aus Bristol getroffen zu haben, die sich 1732 erhoben und die ganze Besatzung töteten und dem Kapitän Kopf, Beine und Arme abschlugen. Die Frage wurde allerdings durch eine weitere Erwägung kompliziert, nämlich die, ob AfrikanerInnen an Bord waren, die das Schiff segeln konnten. Mangelnde Seefahrtskenntnisse wurden von Europäern immer als eine der besten Garantien gegen Aufstände auf hoher See betrachtet, wie John Atkins 1735 schrieb. Es wird allgemein angenommen, dass es immer ein Schutz sein wird, dass die N der Schifffahrt unkundig sind. Aus diesem Grund ließen Aufständische mitunter mit Absicht einige Besatzungsmitglieder am Leben, die ihnen dabei helfen sollten, das Schiff zu navigieren und nach Afrika zurückzusegeln. Aufstände auf Sklavenschiffen endeten normalerweise auf eine von drei Arten. Ein Beispiel für den ersten häufigen Ausgang liefern die Vorfälle auf der Clare Galley im Jahr 1729. Nur 55 Kilometer vor der Goldküste erhoben sich die Versklavten und machten sich zu Herren des Schießpulvers und der Schusswaffen und übernahmen die Kontrolle über das Schiff, nachdem der Kapitän und die Besatzung sich auf die Barkasse geflüchtet hatten, um ihrem Zorn zu entgehen. Es ist nicht klar, ob die erfolgreichen Rebellinnen das Schiff zurücksegelten oder es einfach in Richtung Küste treiben ließen. Auf jeden Fall erreichten sie unweit von Cape Coast Castle das Festland und damit die Freiheit. Manchmal hat ein Aufstand die Vernichtung beider Seiten zur Folge. Das war offenbar an Bord eines Geisterschiffes der Fall gewesen, das 1785 von einem anderen Schiff im Atlantik treibend entdeckt wurde. Der namentlich nicht genannte Sklavenschoner war etwa ein Jahr zuvor mit einer Besatzung aus Newport, Rhode Island, in Richtung afrikanische Küste in See gestochen. Jetzt hatte er keine Segel und keine Besatzung mehr und 15 AfrikanerInnen an Bord, die in einem sehr ausgemergelten und jämmerlichen Zustand waren. Die Männer, von denen sie gefunden wurden, vermuteten, dass sie lange auf See gewesen waren. Sie vermuteten ebenfalls, dass sich die Versklavten an Bord erhoben und den Kapitän und die Besatzung ermordet hatten. Und dass bei oder nach dem Aufstand viele der Schwarzen gestorben sein müssen. Vielleicht konnte niemand der Überlebenden das Schiff segeln, sodass sie allmählich verhungerten. In den weitaus meisten Fällen endete eine Rebellion auf dem Schiff mit einer Niederlage. Und dieser Ausgang hatte immer Folter, Qual und Terror zur Folge. An den AnführerInnen wurde zur Abschreckung der anderen ein Exempel statuiert. Je nachdem, welche Szenarien die überhitzte Fantasie eines Sklavenschiffskapitäns zutage förderte, wurden sie ausgepeitscht, mit Stichwaffen traktiert, mit Rasiermessern aufgeschlitzt, gestreckt, systematisch geknüppelt, bis alle Gliedmaßen gebrochen waren, zerstückelt oder geköpft. Durch all diese brutalen Bestrafungen hindurch setzte sich der Krieg fort. Aufständische weigerten sich aufzuschreien, wenn sie ausgepeitscht wurden, oder gingen gelassen in den Tod. Etwas, wofür die Koromantee, die Bestrafung ja sogar den Tod selbst verachteten, besonders bekannt waren. Manchmal wurden die Leichenteile der Besiegten zur Erinnerung daran, was mit Versklavten passierte, die es wagten, sich zu erheben, unter den überlebenden Gefangenen auf dem Schiff verteilt. Ein ums andere Mal zeigte sich, dass das Sklavenschiff eine gut organisierte Festung zum Zweck der Beherrschung von Menschen war. Alles an ihm war darauf ausgelegt, es den Gefangenen extrem schwer zu machen, es zu übernehmen und in die Freiheit zu segeln. Thomas Clarkson schrieb über die 10 glänzenden Heldenmutes, welche sich wiederholt in den Laderäumen oder auf den Decks der Sklavenschiffe ereignen. So großartig und edel waren diese Taten, dass ihre Urheber oft mit der Herrlichkeit ihrer Taten den gepriesenen Ruf Griechenlands und Roms in den Schatten stellen. Er fuhr fort: Aber wie verschieden ist das Schicksal der einen von dem der anderen? Die Taten der Ersteren werden als nichts weiter als niederträchtige Handlungen angesehen und werden mit Folter oder mit dem Tod bestraft, während diejenigen der Letzteren mit öffentlichen Belohnungen geehrt wurden. Überdies werden die Taten der Ersteren mit Vorbedacht dem Vergessen anheimgegeben, damit, wenn möglich, keine Spur davon gefunden werde, während diejenigen der Letzteren mit Vorbedacht als Beispiel für künftige Zeiten niedergeschrieben wurden. Clarkson hatte recht. Was das Heldentum, die Folter, den Tod und die endlose Verherrlichung der Geschichte Griechenlands und Rom betraf. Aber er irrte sich in Bezug auf das Vermächtnis der Rebellinnen. Die größte Wirkung hatten Aufstände wahrscheinlich auf die Versklavten an Bord der Schiffe selbst, unabhängig davon, in welchem Maße sie direkt an ihnen beteiligt waren. Die Menschen, die sich weigerten, ihre Versklavung hinzunehmen, begannen einen Kampf, der mehrere hundert Jahre andauern sollte. Sie sollten als MärtyrerInnen in die Überlieferung und Kultur und das lange Gedächtnis der Menschen auf den Unterdecks, den Kais und den Sklavenplantagen eingehen. Die Erinnerung an sie sollte lebendig bleiben und ihr Kampf sollte weitergehen. Dann folgt das 10. Kapitel, die lange Reise des Sklavenschiffes Brooks. Die Brooks war ein Sklavenschiff, was als Beispiel herausgegriffen worden ist von der abolitionistischen Bewegung, anhand dessen die Unmenschlichkeit und auch die Unchristlichkeit von Sklaverei dargestellt worden ist. Das war es jetzt erstmal soweit zur Lesung.

sunshine down on my street. You're listening to the Cornell West Theory. Skies look as heavy as lead. Live from the bottom. The grass blends right into the concrete. Since I woke up one day. You're listening to the Cornell West Theory. Music leavened with love. Live from the bottom. This is Mumia Abu-Jamal. Die Sendung Radioaktiv Berlin neigt sich dem Ende zu. Ihr hörtet heute einen Mitschnitt über die Buchvorstellung von Das Sklavenschiff, eine Menschheitsgeschichte von dem Autoren Markus Redeker, gelesen von Janko aus der Assoziation A, dem Verlag in Deutschland, wo dieses Buch erschienen ist. Im Original in USA ist es bereits 2007 unter dem Titel Slave Ship, History of Humanity erschienen. Und ja, wie gesagt, jetzt halt in Deutsch. Sehr, sehr interessant. Ich habe es jetzt auch gelesen nach diesen Literaturtagen dort in Nürnberg und denke, dass es eine gute Lektüre ist, um Grundbegriffe von Kolonialismus und Imperialismus vielleicht besser zu verstehen und zu verstehen, woher all die Werte kommen und die industrielle Stärke, die in Europa und USA so viel von dem Selbstwertgefühl vieler Menschen ausmachen, obwohl sie eigentlich gar nicht so viel dazu beigetragen haben im globalen Rahmen. Naja, ich will das jetzt nicht weiter werten. Ich denke nur, dass dieses Buch wirklich lesenswert und interessant ist. Wer Interesse hat und das jetzt nicht mitbekommen hat, kann uns auch gerne eine E-Mail schreiben. Unseren Blog radioaktivberlin.nostate.net ist im Internet leicht zu finden und der Kontakt da und natürlich wird auch der Podcast dieser Sendung in wenigen Stunden dort verfügbar sein. Ich verabschiede mich. Mein Name ist Markus. Das letzte Wort hat wie immer Mumia. Er hat viele Jahre lang im modernen Sklavenschiff der USA gelebt, nämlich den Todestrakten. Und er ist jetzt im sogenannten Normalvollzug, hat eine Haftstrafe lebenslänglich ohne Bewährung. Wenn es nach dem Willen der Herrschenden geht, soll er da nie wieder rauskommen. Viele Menschen arbeiten daran, dass das nicht in Erfüllung geht, dass er eben da rauskommt, genauso wie sie es geschafft haben, seine Hinrichtung zu verhindern. Und er wird einen alten Jingle aus den 90er Jahren sprechen, den er im Todestrakt von Pennsylvania aufgenommen hat. Ich verabschiede mich, macht's gut, tschüss. My name is Mumia Abu-Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather, and an African-American. I live in the fastest growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row. This is Mumia Abu-Jamal. My face was deathly pale. They all came down upon me. like water through a hose. Blood rushed through my belly and spurted out my...